Lektion 7, Übung 2b. Entschuldigung, wo bitte ist der Reichstag? Das Parlament? Gehen Sie hier in Richtung Spree und über die Brücke. Gehen Sie geradeaus durch den Park. Nehmen Sie dann die zweite Straße links. Das ist die Paul-Löbe-Allee. Da ist gleich rechts der Platz der Republik und Sie stehen direkt vor dem Reichstag. Also geradeaus über die Brücke, dann die zweite Straße links. Da ist rechts der Reichstag. Danke.